Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. An welche Aussage nach derjenigen, Allah und seinen Zeichen, wollen sie denn sonst glauben?